mich an. Dicker Quentin hat gekündigt, deswegen suchte ich im Netz nach King of Rap und wurde fündig. Ich sag, mach dir keinen Schädel, mein Lieber, ich liefer pünktlich. Er fragt, how much is the fish? I told him 750. Jede Silbe sieht so wie ich beats, wild stöhnen. Baller, Nahaufnahme von meinem Arschloch, ein Bild. Schönes Cover, deutscher Rap ist durch. Ich zwinge die MCs zum Aderlass. Glaub mir, du bist kein Mann, und weil du dein Vater eingeblasen hast. GGN 2.0, prügel mir die Bühne platt. Komm, hock dich hin und iss doch was. Der Ober bringt bestimmt einen Napf. King-Modus durchgespielt, nächster Level, Koryphäe. Ich leg ein imposantes Ei für dich, klingt's nach einer Song-Idee. Du betrittst die Bühne, Leute rufen, schlag den Tod. Fronten die Bonzen, doch die halbe Szene fährt Car to go. Die fünfte Dimension, ich verlasse meinen Körper. Chakren sind auf Dauerfeuer wie syrische Mörser. Rauche Mona Lisa, plane, wie ich meine Feinde brechen. Ficke, spitte und die Luft wird dünner jetzt als Kylies echte Lippen. Deutscher Rap, nur Gesülze, warum sollte ich auf euch Fotzen hören? Männer, die sich als Frau verkaufen wie Gossip Girl, XOXO. Glaub mir, Dicker, alles war so vorgesehen. Damals U-Bahn, heute Runden mit nem Porsche drehen. Guck auf das Regal, auf dem die Orden stehen. Jetzt gravieren wir unsere Namen in die Hall of Fame. Gewöhn dich dran, uns wird es auch noch morgen geben. Es gibt noch keinen Grund für uns von Bord zu gehen. Da ist noch Platz auf dem Regal, auf dem die Orden stehen. Wir gravieren unsere Namen in die Hall of Fame. Deine Platte ist ne Frechheit, jetzt reicht's. Drecks Beats, Drecks Lines, Brechreiz. Und deine Worte, ich zweifle an der Echtheit. Auch die Uhr, die du trägst, muss aus Blech sein. Und du fragst dich, warum bei mir läuft Bestzeit. Nimm's dir nicht zu Herzen, Dicker, that's life. Mein Lehrer sagte, ich werd nie perfekt sein. Aber Wunder gibt es immer wieder, Katja Epstein. Aus dem Holz wurde Platin. Jogginghose, Bomberjacke, goldener Ferrari. AMK, darauf roll ich mir ein Hasi. Allerfeinste Ware, dicke Knollen wie Kohlrabi. An die Spitze aus dem Royal Bunker, mein Weg. Ich kam davon mit deinem blauen Auge 3D. Doch manchmal plagt mich dieses Heimweh. Mein Herz im Viertel wie Miracoli und Eistee. Darum ist der Bruder blau wie Curaçao. Egal wie teuer, Dicker, Hauptsache der Puma drauf. Und wer hat gesagt, man kann den Namen nicht nutzen? Ich sag mal so, darf mir einen lutschen, HDGDL. Glaub mir, Dicker, alles war so vorgesehen. Damals U-Bahn, heute Runden mit nem Porsche drehen. Guck auf das Regal, auf dem die Orden stehen. Jetzt gravieren wir unsere Namen in die Hall of Fame. Gewöhn dich dran, uns wird es auch noch morgen geben. Es gibt noch keinen Grund für uns von Bord zu gehen. Da ist noch Platz auf dem Regal, auf dem die Orden stehen. Wir gravieren unsere Namen in die Hall of Fame.